Tag und Nacht nur Plag und Mühe für nen Herrn, der's einem nicht dankt. Wind und Wetter halt ich stand, esse schlecht und schlaf fast nie. Ich will selbst den Herren machen, mag nicht länger Diener sein, mag nicht länger Diener sein. Nein, nein, nein, nein, ich mag nicht länger Diener sein. O welch teurer Ehrenmann doch, ihr seid drin mit eurer Schönen, und ich muss dann schmiere stehen, dann schmiere stehen, dann schmiere stehen. Ich will selbst den Herren machen, mag nicht länger Diener sein, mag nicht länger Diener sein. Nein, nein, nein, nein, ich mag nicht länger Diener sein. Doch ich glaub, es kommen Leute, doch ich glaub, es kommen Leute. Ich will nicht, dass man mich hört, ich will nicht, dass man mich hört. Ich will nicht, dass man mich hört. Nein, nein, nein, nein, nein, ich will nicht, dass man mich hört.